Hören Sie jetzt eine weitere Folge des Kaffeeschlürfers. War spät gestern. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind aus der Frühlingspause wieder da. Das heißt, wir haben irgendwie so 4 Monate. Kann ich rechnen? 3 Monate? 3 Monate. Wir. Das ist dieses Ich, wir, wenn man sich nicht traut, ich zu sagen. Habe ich jetzt Zucker in meinen Kaffee getan? Ich tue immer Zucker in meinen Kaffee eigentlich. Ja, scheinbar. Ja. Also gerade hat man wenig Bock zu bloggen und wenig Bock zu podcasten. Das ist natürlich super. Es ist natürlich super, wenn man irgendwie so das schon mal angedacht hat, sowohl einen Podcast für täglich als auch über Aufregung nur mit sich selbst zu machen. Und das überhaupt nicht funktioniert hat, weil man eigentlich ja gar nicht oft genug irgendwie so auf Sendung ist, dass das irgendwie sinnvoll wäre. So, was ist gerade passiert gerade? Was ist mein Thema gerade? Was ist mein Thema gerade? Mein Thema ist gerade, es hat die Republika gegeben in Berlin. Und bis auf 2 Berliner Blogger, die ich dann auf dem Schirm hatte, habe ich davon nichts mitbekommen. Also Horax und, nee, drei Blogger, Horax, Felix Schwenzel und, da gucke ich doch mal eben nach, Konstantin Klein, so. Und das nicht, weil ich keine Blogger mehr lese, sondern weil der Rest einfach auch nicht da war. Es ist keine Konferenz mehr der Art für Blogger. Das habe ich auch festgestellt, als ich damals da gewesen bin. Für mich war das jetzt irgendwie so nichts. Es war sehr viel für PR-Leute und sehr viele Leute, die PR-mäßig unterwegs sind. Also die quatschen dich an und dann fragen sie sich, kann ich von dem was haben oder nicht? Und keine Ahnung was. Und hier ist meine Karte und tschüss. Und mehr auch nicht. Also mehr interessieren die sich nicht für irgendwas, was andere Leute machen. Außer die anderen Leute machen irgendwas, was total auf cool getrimmt ist. Da hatte ich auch mal letztens noch ein... Also ein typisches Berlin-Event. Nee, das hatte ich... Das auch... So viele Blogs, aber man hat jetzt keine eigene Suchmaschine für alle Blogs, die man hat. Das ist auch doof. Also ich gucke immer jetzt in meinem kasen.de-Blog, da steht es nicht drin. Es geht um einen... Ja, ich bin noch da. Es geht um ein Zitat von Christoph Walz. Da gab es ein schönes... es gab einen Künstler, der andere Künstler traf und die dann gemalt hat. Und die haben sich in Berlin getroffen. Und da hat dann Christoph Walz zu Berlin gesagt, das ist Berlin, es wird nichts geboten, die Leute sind unfreundlich, dafür wird es als wahnsinnig toll und schick verkauft. Das habe ich letztens auch wieder irgendwo gepostet und da fanden die Leute das auch irgendwie so. Ja, also, Republika, wieder mal, es ist in der Bedeutung innerhalb der Blogosphäre wieder gesunken, wo die Älteren noch sagen, es wäre irgendwie ein Klassentreffen. Das heißt, das stimmt ja gar nicht, dass ich nur bei den 3 was gelesen habe. Ich habe jetzt auch zufällig was gelesen bei Thomas Knüver, der das auch toll fand. Und bei Mobile Geeks habe ich auch was gelesen, und zwar von Sascha Pallenberg, der sich darüber aufgeregt hat, dass iNeo, irgendwie so diese Firma, die hinter Adblock Plus steht, ein eigenes Podium dort gehabt hat und als Sponsor mit da drin war. Und das wäre wohl nicht so toll. Meines Erachtens passt eigentlich immer in die Haltung der Republika total rein. Und je nachdem, wie groß jetzt der Aufruhr ist, beschäftigen sie sich dann auch mal mit der Kritik. Was natürlich auch toll ist, weil Kritik, die es früher gegeben hat an warum ist denn hier mehr? Also ich muss das Mikrofon jetzt auch... Jetzt ist es hier besser? Wie auch immer. Also wenn ich hier rein spreche, höre ich mich besser. Was? Was? Was war das denn? Ja, willkommen nach der Frühlingspause. Ja. Kriege ich noch einen roten Faden hin? Also, es hat Kritik gegeben an der Republica und die gab es auf Indiskretion Ehrensache. Nein, die gab es auf Mobile Geeks und auf Indiskretion Ehrensache. Es ist aufgegriffen worden, aber auch nur geschrieben worden. Da würde er noch drüber schreiben. Und Sascha Pallenberg hat das geschrieben. Also, man würde irgendwelchen Bloggern, die Geld verdienen, also auf diese Art und Weise in den Rücken fallen, weil Adblock Plus ja denen das Geschäft vermiest. Und da ist man ja schon in einer gewissen Blase drin, indem man sich erstmal um die Leute kümmert, die Werbung verticken wollen. Und ist da schon auf dem Ding von wegen, also Leute, die es nicht professionell bloggen, die sind schon wieder raus. Und mit Bloggen meine ich jetzt einfach alle Leute, die irgendwas ins Internet schreiben. Und das finde ich schon bemerkenswert bei der Republica, dass sie das schon nicht mehr in Frage stellen. Und das finde ich auch richtig, aber immerhin sind wir soweit. Der normale Blogger hat da nichts mehr zu suchen, aber es sind noch ein paar Leute von denen dabei. Das sagte Sascha Pallenberg ja auch, glaube ich, in dem Podcast, kann ich alles verlinken hier drunter mit Kashi. Und die Kritik von ihm ist auch bei Fefe angelangt. Das ist auch blöd, wenn man klickt während des Podcastens, aber ist ja, mach das einfach so. Also diese Kritik von Sascha Pallenberg ist bei Fefe gelandet und Fefe hat geschrieben, wer ist ein Pallenberg? Und das fand ich wieder ganz interessant, weil ich kenne Pallenberg und ich kannte ihn schon, als ich damals auf der Republica war, da hatte ich ihn auch kurz gesehen. Aber gut, jemand, der so eigentlich in allem drin ist wie Fefe, der kennt ihn nicht und sowas. Da dachte ich, Mensch, das ist schon wieder, entweder ist es blöde Angeberei oder Posing oder man muss Pallenberg wirklich nicht kennen. Ich meine, ich folge Pallenberg jetzt nicht in seinen Blogs. Und ich glaube, das letzte Mal war wirklich, was ich gelesen habe, war das mit Adblock. Aber insofern hatte ich ihn noch auf dem Schirm. Muss man wohl gar nicht. Muss man gar nicht haben. Ja. Und kriegen wir noch was Essentielles? Also, mir scheint eigentlich dieses Berliner Republica-Gehabe ins Bild zu passen. Also, wenn es PR-Veranstaltungen gibt, ist es doch merkwürdig, den anzukreiden, es gäbe dort PR. Und dass man die Firma, die hinter Adblock Plus steht, ein Podium gibt. Ja, warum nicht? Wenn alles PR ist, wenn alle rückhaltlos da versuchen, was zu verkaufen. Und eine Haltung gibt es doch nicht auf dem Event. Was ist denn dann schlimm, die von denen Geld zu nehmen, dass sie die sich dort promoten können? Dann wissen doch alle, worum es geht. Falls irgendjemand noch Fragen hätte. Ja, das war mein Thema gerade. Da denke ich mich jetzt halt selber noch ein bisschen nach. Haben Sie jetzt auch mal was, ne? Also hier. Und gleich kommt noch eine andere Folge von den Anmerkungen, die wir gemacht haben. Wir waren auch auf Mallorca und haben dort keinen Podcast gemacht. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil wir bislang immer irgendwie Podcasts gemacht haben. Wenn wir, also meine Freundin und ich, wenn wir reisend unterwegs gewesen sind. Auf Mallorca war so, hatte ich keinen Bock drauf. Hat aber bei den Anmerkungen zum Weltgeschehen Bock drauf. Also mit Alkohol geht's und ohne nicht so. Irgendwie so. Mit dem Versprechen noch bald gleich eine Literaturfolge folgen zu lassen, verabscheue ich mich. Bis zum nächsten Mal und sage Tschüss. Dies war eine Produktion von schneckenradio.de. Den Kaffeeschlürfer finden Sie auch unter kaffeeschlürfer.de.